Zum Tag der Sonne wurde die Kim Jong-il-Klasse der gambischen Jungen-Oberschule Munali in die Kim Il-sung-Kim Jong-il-Klasse umbenannt. Jüngst gab es eine Feier, auf der die offizielle Umbenennung und die Enthüllung der Namentafel stattfanden. Daran nahmen teil die Lehrer und Schüler der Oberschule, die Eltern der Schüler und die Mitarbeiter eines koreanischen Betriebes in Gambia. Nach den Reden wurde die Tafel der Klasse enthüllt. Auf der Veranstaltung wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen.